lady, the crack rock EP, das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Egal ob fresh oder real, das ist ein besserer Stil, das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Ihr macht Tracks über Weed und euren Text extra tief. Ich mach Sex on the Beat. Sex on the Beat. Jeder rockt jetzt dieses Lied, auch wenn sie Meth runterzieht. Egal ob Head oder Free, Crackhead oder Free. Zu viele Rapper denken echt, dass man ein Messer braucht, um Schneid zu haben. Keine Frage, ich brauch nur einen Spaten, um sie einzugraben. Ich lerne das Kinderspiel und Sandkasten gemetzelt. Jeder Spinner meint, er rappt und sei mit Abstand hier der Beste. Dicke Labels spielen Weihnachtsmann, Regen und sie toll zu Füßen. Doch die Retro kommt in nem Karton und mit freundlichen Grüßen. Fortan wird Jig mit Orden bestickt. Du bist Sportsmann, ich nicht, sie liegt sofort überm Tisch. Ja, auch ich hatte kein leichtes Leben, doch deshalb muss ich hier nicht gleich die ganze Scheiße erzählen. In dieser Hinsicht bin ich introvertiert. Guck, du Honk hast dich doch schon mit deinem Intro blamiert. Nach dem Gin und dem Bier, wie ich ihn hinkokagier. Sieh zu, wie ich die Beherrschung einfach ins Klo verliere. Das nenn ich Steve, vor du Sack. Hab keine Knarre, trotzdem schieß ich mich ab. Klick, klack, das ist Rap, Mescaline, nennt sie die Crack Rock EP. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Egal ob fresh oder real, das ist ein besserer Stil. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Ihr macht Tracks über Weed und euren Text extra tief. Ich mach Sex on the Beat. Sex on the Beat. Jeder rockt jetzt dieses Lied, auch wenn sie Meth runterzieht. Egal ob Head oder Free, Crackhead oder Free. Gang und Hass und Frust, Kohle macht, mach ich bei Polen platt. Zeigt nie Eier, weil ein Vogel keine Hoden hat. Doch dafür gibt er jedem Depp nen Vertrag und macht Dreckschmuck wie Madlock vom Pepkoch zum Star. Das ist mir echt schon egal, denn ich lebe in einem Land, in dem's den Menschen nicht an Geld fehlt. Nein, ihm fehlt's am Verstand, aber nicht an Toleranz. Es ist egal, wo man steht, du brauchst mir gar nichts erzählen. Ich hab's dich mal schon gesehen. Ey, was ist das für ein System? Man kann sich nirgendwo mehr stützen. Rentner werden totgeprügelt, weil sie Jugendliche schützen. Doch die Jugend ist nicht dankbar, nein, sie fühlt sich angegriffen. Statt einer Lehre oder Arbeit fängt sie lieber an zu kiffen. Das ist auch nicht zu verübeln, denn wer hat schon Perspektiven? Schiebst du Trauer oder Krisen, hol dir Stoff und lerne fliegen und dann ab auf Wolke 7. Wenn's nicht klappt, geh dich erschießen, denn dein Leben ist wie meins, nur weggeballert zu genießen. Das ist Rap, Mescaline, nennt sie die Crack Rock EP. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Egal ob fresh oder real, das ist ein besserer Stil. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Ihr macht Tracks über Weed und euren Text extra tief. Ich mach Sex on the Beat. Sex on the Beat. Jeder rockt jetzt dieses Lied, auch wenn sie Meth runterzieht. Egal ob Head oder Free, Crackhead oder Freak. Es fing alles damals an mit einer fixen Idee. Ey, die Szene braucht irgendwen, der Bitches zerlegt. Dennoch hat sich nichts geregt und so musste ich es ja machen. Was sehr lustig war, weil Spasten ja auf die Brust platzt wie die Affen. Solche Penner denken echt, die stecken voll Potenzial. Doch sie sind schon auf den ersten Blick voll für den Arsch. Manche Leute bauen sich Häuser, die wollen aufbauen auf hart. Get rich or I'm trying, also auf in die Charts. Nee, the game bin ich nicht, auf den Fame will ich nicht. Kann kein Lollipop mehr sehen, weil Lil Wayne billig ist. Und gerade weil ich nicht die Aussicht auf ne dicke Million hab, erwarte ich keine Geschenke, so wie die Zeugen Jehovas. Ey, dein Ami-Land splitter ist voll scheiße wie eine Klärgrube. Wer jubelt? Ich komm fett wie ein Wilddecker Herzbube. Ihr macht so Cover-Songs wie ein Andrea Bergdubel und blabert nur Müll von der Erwärmung der Erdkugel. Das ist Rap, Mescaline, nennt sie die Crack Rock EP. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Egal ob fresh oder real, das ist ein besserer Stil. Das ist Sex on the Beat. Sex on the Beat. Ihr macht Tracks über Weed und euren Text extra tief. Ich mach Sex on the Beat. Sex on the Beat. Jeder rockt jetzt dieses Lied, auch wenn sie Meth runterzieht. Egal ob Head oder Free, Crackhead oder Freak.